Drang. Vor jedem Tor gibt es einen Andrang. Jetzt geht es zu hektisch los. Ohne Moos, nix los. Ihr leidet unter der Masse.